Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Heute Nacht ist Themennacht, wie immer, mittwochs. Und das Thema heute Nacht heißt Auf dem Strich. Ich möchte sehr gerne mit Frauen und mit Männern sprechen, die auf dem Strich arbeiten. Also mit Strichern und mit Huren. Ich möchte gerne mit Männern sprechen, die ab und zu ja den Strich aufsuchen, also mit Freiern. Und gerne auch mit Streetworkern, die dort arbeiten, oder vielleicht auch mit Anwohnern, die in der Nähe wohnen und das eine oder andere dort miterleben. Vielleicht auch mit einer Ehefrau, die ihren Mann schon mal verfolgt hat und ihn dort erwischt hat, dass er dort dann das gemacht hat, was wir alle uns vorstellen können. Also, das Thema heißt Auf dem Strich, und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin hat gleich den schönen Namen Gina und ist 26. Guten Morgen, Gina. Hallo. Hallo, Gina. Ja, was machst du auf dem Strich? Was mache ich auf dem Strich? Geld verdienen. Aha, du bist also eine Hure. Genau. Ja, seit wann schon? Seit anderthalb Jahren. Ich habe aber seit einem Jahr bin ich in einem Club am Arbeiten in Gelsenkirchen. Ach so, und hast aber vorher auf dem Straßenstrich angefangen? Genau. Wie kam das? Erzähl mal. Ich habe ein Drogenproblem gehabt, konnte das nicht mehr finanzieren und dann bin ich halt auf die Straße. Geht man dann so einfach auf die Straße oder gibt es da Zuhälter, die das organisieren? Ich bin durch eine Bekannte, die hat sowas gemacht und da hat sie halt gesagt, Gina, komm. Mach das auch. Ist das dein richtiger Name? Ja. Ehrlich? Ich dachte, das wäre ein Künstlername. Nein, das ist mein richtiger Name. Ja, dann hast du das gemacht. Dann hast du dich da hingestellt, wie die Mädels dann da so stehen. Genau. Erinnerst du dich an deinen ersten Kunden, einen ersten Freier? Ja, ich habe mich total geekelt. Wie war das? Beschreib mal. Ich stand da, ich habe Stiefel angehabt, kurze Klamotten angehabt. Es war kalt, da fuhr das Auto vor. Hm. Aus dem Auto hat es gestunken. Aber ich bin trotzdem eingestiegen. Und dann ist das Auto wohin gefahren? Das ist eine Runde um Block gefahren und dann war da so ein kleiner Waldweg, da haben wir angehalten. Ah ja. Und was hast du genommen für das erste Mal, weißt du es noch? Ich habe 20 Euro gekriegt. Puh. Das ist aber sehr happig, ne? Ja. Sehr wenig. Ja. Was ist denn so der Durchschnittspreis so auf dem Straßenstrich? Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Damals war das irgendwie 30 Euro fürs Blasen und 35 Euro für Geschlechtsverkehr. Ich war gerade davon ausgegangen, dass es bei dir dann Geschlechtsverkehr war, was du bekommen hast. Oder ja, aber ich war unerfahren und der hat das wohl schon öfters gemacht. Und ja, ich habe das Geld gebraucht. Ja. Wie lange insgesamt warst du auf dem Straßenstrich? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Wie ist es da mit dem Schutz? Werden Kondome, ist das angesagt? Oder gibt genau, ja, wir verhüten auf jeden Fall. Nur beim Blasen halt nicht. Aber so Geschlechtsverkehr wird verhütet. Ja. Wie lange musstest du manchmal stehen, bis dann jemand angehalten hat? Oh, 3-4 Stunden. Oh, das ist natürlich bei kühleren Jahreszeiten nicht gerade sehr angenehm. Genau, aber wenn man Suchtdruck hat, dann steht man stundenlang. Mhm. Was für Drogen hast du da konsumiert zu der Zeit? Ich habe Heroin geraucht. Heute auch noch? Nein, Gott sei Dank nicht mehr. Seitdem ich im Club bin, der Chef von hier, der hat mir halt geholfen, aus den Drogen rauszukommen. Mhm. Wie kann man sich das so genau vorstellen, wenn da so mehrere Mädels stehen? Gibt es da auch Konkurrenz und Zickenkrieg? Ja, und auf sowas? Jeden Fall. Wie ist das denn geregelt? Wo darf dann welche Frau wie stehen? Bestimmte Stellen, dann darfst du halt einen Schritt nach links und einen Schritt nach rechts gehen. Weiter nicht. Das ist dann halt dein Bereich und da darfst du halt stehen bleiben. Ein festes Revier. Genau. Und wehe, du überschreitest das, dann gibt's Ärger. Genau. Ja. Dann sagst du, du bist nach einem halben Jahr dann in einen Club gegangen. Wie kam das, dieser Übergang? Da war halt ein Freier und hat mich halt gefragt, warum ich auf der Straße arbeite. Ich sage, weil ich Geld brauche. Hm. Und von ihm, der Kumpel hat in Gelsenkirchen einen Club, wo ich jetzt halt drin arbeite. Mhm. Und da sagt er, komm, ich fahre dich dahin, du guckst dir das an. Ja. Ich sag, ich weiß nicht und ja doch. Und dann bin ich halt hierhin, habe ich mich vorgestellt und jetzt bin ich hier seit einem Jahr. Wenn man im Club arbeitet, ja. Gibt es da noch so etwas wie ein Zuhälter? Ist mein Chef. Ist dein Chef? Ja, dem gehört der Club. Den du aber nicht so nennst. Ich nenne ihn beim Vornamen. Ja, ich meine, also das ist nicht so der klassische Zuhälter, wie man den so aus Filmen... Nein. Das ist dein Chef? Das ist, glaube ich, nur im Film oder auf der Straße, ich weiß nicht. Aber hier ist das ist wie so eine Familie. Das heißt, ich habe keine richtige Familie mehr. Das hier ist meine Familie im Club, 44 halt. Ah ja. Das heißt, du könntest zu jeder Zeit auch gehen, wenn du nicht mehr möchtest. Ja. Mhm. Was ist jetzt, sag mal, du kannst es ja vergleichen, den Straßenstrich und jetzt im Club. Was ist das Bessere im Club? Hier ist alles sauber. Ich kann hier jederzeit duschen gehen. Wenn ich mit einem Gast nicht aufs Zimmer möchte, dann kann ich das sagen. Ich muss hier nicht. Mhm. Hier wird man nicht gezwungen. Und egal, was man für Probleme hat, man kann jederzeit zu ihm hingehen, wenn man Geld braucht. Der gibt immer Geld. Der Vorschuss, wie so eine Familie ist das ja hier. Wir kochen hier zusammen. Wie viele Mädels seid ihr da? Wir sind zu sieben. Sieben Mädels. Mhm. Na, das kommt immer. Dann kommen halt noch neue dazu und ja, die gucken sich das dann an. Und darf ich dich fragen, was du da so im Monat im Durchschnitt verdienst? Boah, das kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Das ist mal hier ein bisschen, da ein bisschen. Das ist von Tag zu Tag verschieden. Kommt halt immer drauf an, wie viele Gäste kommen. Ja, was kostet denn jetzt in dem Club einmal Geschlechtsverkehr? Klassisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Das geht halt nach Minuten. Ach, das geht nach Minuten? Also so 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde und Stunde. Okay, sagen wir mal, ich würde jetzt eine halbe Stunde buchen. Ja. Was würdest du nehmen? Ich würde 70 Euro dafür nehmen. Halbe Stunde, 70 Euro. Genau. Klassischer Geschlechtsverkehr. Genau. Ja. Du sagtest gerade, das ist jetzt so meine Familie. Ja. Das heißt, da ist niemand so in deinem Umfeld, den du noch so als nahen Menschen bezeichnen würdest? Nee, die haben sich alle von mir abgewandt, weil ich halt auf der Straße gearbeitet habe. Und seitdem ich halt hier im Club bin, ist das halt meine Familie. Ja. Würdest du denn für dich sagen, dass du mit dieser Arbeit, die du jetzt machst da im Club, bist du damit zufrieden? Oder? Auf jeden Fall. Ich habe ja auch mal einen anderen Job gehabt. Was hast du gemacht früher? Ich war Krankenschwester. Ach, du warst Krankenschwester? Ja. Was ja nun ein guter Job ist. Und das könnte ich halt jederzeit wieder machen, aber ich möchte das gar nicht. Ich finde das hier super toll und ich fühle mich hier wohl. Ich wohne hier, ja. Ich habe hier alles, was ich brauche. Es gibt nicht mehr Momente, wo du dich irgendwie ekelst vor den Männern? Nein, weil ich mir halt immer aussuchen kann. Wenn der Gast mir nicht passt, dann gebe ich der Thekenbedienung halt ein Zeichen, dann weiß sie Bescheid. Dann muss ich mit dem Gast ja nicht aufs Zimmer gehen. Ja, das ist der große Unterschied, wie du vorhin auch schon gesagt hast, zum Straßenstrich. So sieht's aus. Wenn du so die Kundschaft vergleichst, die zu euch in den Club kommt und die Männer, die den Straßenstrich entlang fahren. Ja. Was ist das für ein Unterschied? Die Männer, die hier hinkommen, die haben ganz viel Niveau. Die sind sauber. Das sind die nicht die... Das sind keine Asozialen. Würdest du sagen, dass das meistens Asoziale sind, die den Straßenstrich dann unterfahren? Ja. Eher? Ja. Mhm. Wie geht denn das? Bleibt man dann immer im Auto mit dem Freier? Oder fährt der Freier auch schon mal irgendwie auf eine Wiese im Sommer? Das kann auch passieren, natürlich. Ist ja auch sehr gefährlich, ne? Ja, aber die Gefahr geht man halt ein, wenn man Geld braucht. Mhm. Und das ist halt im Club hier anders, wo ich hier bin in Gelsenkirchen. Wir haben hier super tolle Zimmer. Ja. Und wir können halt ein Telefon mit aufs Zimmer nehmen, wenn irgendwas passiert. Wir können jederzeit anrufen und... Ja. Ja. Hier ist alles prima, alles perfekt. Ich bin super glücklich. Ich meine, das ist schlimm an. Ich bin zwar eine Hure, aber... Mein Gott, ist halt ein normaler Job und ja, ich bereue eigentlich nichts. Ja. Die Leute super nett hier. Also beklagen kann ich mich nicht. Ja, ich merke schon, du bist ganz begeistert. Auf jeden Fall bin ich begeistert. Ich habe es gerade gesagt, dass es dann auch gefährlicher sein kann auf dem Straßenstrich. Hast du denn da irgendeine gefährliche Situation auch mal erlebt? Ja, da hat mich jemand bedroht, der wollte mich halt quernehmen und... Ja, da sind die halt, also der Typ ist mit mir da hingefahren. Ja, was heißt quernehmen? Der hat mich abgezogen, da kam noch so ein anderer bei und Ach dann so. Haben die mir das Geld wieder abgenommen und Ach haben so. Mich trotzdem gevögelt. Ach so. Mhm. Aber Gewalt hast du nicht erlebt? Nein, so richtig Gewalt nicht. Ja. Deine Verwandtschaft, deine Freunde oder die Eltern, leben deine Eltern noch? Mein Papa lebt noch, ja. Ja. Der weiß das, was du machst? Der weiß, was ich mache, ja. Und was sagt? Der hat sich den Laden hier angeguckt, der hat mit meinem Chef diskutiert so ein Ehrlich? Bisschen und ein Bierchen getrunken, ja. Der hat nur gesagt, Gina, Kind, hier bist du gut aufgehoben. Also klingt ja alles ziemlich easy bei dir, ne? Auf jeden Fall. Gibt es denn auch Mädels da in deinem Umkreis oder die du überhaupt kennengelernt hast, die sich sehr schwer tun mit dieser Tätigkeit? Die Mädels, die hier arbeiten, die machen das alle gerne. Ja. Also ich habe schon mit vielen Huren gesprochen, wo das sehr widersprüchlich war, dass die gesagt haben, ja, wir brauchen das Geld, das ist schnell verdientes Geld. Aber ich denke mal, es gibt ja auch andere Clubs, ich habe da ja schon einiges gehört. Manche sind ja so richtig assi und, aber hier, das ist... Naja gut, okay, ich verstehe schon, dass du von deinem Club begeistert bist, aber ich meine jetzt die Tätigkeit. Könntest du dich eigentlich jetzt auch verlieben? Verlieben in freier Verliebung? Nee, überhaupt verlieben. Warum nicht? Bist du aber nicht im Moment. Ich bin nicht verliebt, nee, habe ich gar keine Zeit für. Ich habe genug Sex, was will ich mehr? Gab es denn schon mal die Situation, dass dir ein Freier sehr gut gefallen hat, dass du dich vielleicht in ihn hättest verlieben können? Da waren vielleicht mal zwei, drei, die ich hübsch fand, aber so richtig Gefühle entwickelt, um Gottes Willen, ne. Ist auch ein Tabu, ne? Oder? Was heißt, ist ein Tabu? Naja, wenn es passiert, passiert. Ich kann ja auch nichts für meine Gefühle. Hast du, wenn da du... Ja. Rede ich da mit meinem Chef drüber und sage immer, so und so ist das. Ja. Du sagst, du hast viel Sex. Genießt du diesen Sex oder ist das Arbeit? Kommt drauf an. Wenn der Gast mir sympathisch ist, wir trinken ja vorher noch ein bisschen was an der Bar, wir quatschen halt noch ein bisschen. Wenn er sympathisch ist, klar, macht mir der Sex Spaß. Mit Orgasmus? Das kann auch ab und an sein, dass ich halt einen Orgasmus kriege. Ja. Also, Gina... Karriere gemacht vom Straßenstrich in den Club, das kann man ja so sagen. In dem Bereich ist das ein Aufstieg, ne? Ja. So kann man das ja sagen. Und fühlst dich im Moment wohl? Auf jeden Fall. Und ist dein Ding und fühlst dich von niemandem dahin gezwungen? Nein, wer soll mich denn zwingen? Wenn ich nicht mehr möchte, dann möchte ich nicht mehr. Dann mache ich meinen Spind auf, nehme meine Sachen und dann... Und gehst in deinen guten alten Beruf zurück. Genau. Der sehr wichtig ist. Ja, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum sollte ich das tun? Ich habe hier alles. Ich habe mein Geld, ich habe mein Essen, ich habe mein Bett... Du bist von den Drogen, ganz weg. Ich bin von den Drogen auf jeden Fall ganz weg. Ich gehe mal davon aus, du hast es gerade nicht so ganz konkret gesagt, aber dass du schon einiges verdienst im Monat, sparst du auch Geld? Ja. Für ja irgendwann mal in Urlaub fliegen. Ja. Gibt es denn Perspektiven? Du bist jetzt 26 Jahre alt. Kann man da sagen oder sagst du, wie lange du das gerne machen möchtest? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann höre ich halt auf. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ich bin ja noch jung. Ja, das kann man so sagen. Gina, ich danke für den Anruf und für das Gespräch. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute auf dem Strich. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die auf dem Strich arbeiten oder gearbeitet haben. Im weitesten sind natürlich auch mit Leuten, die in einem Bordell arbeiten, denn das nennt man ja auch Strich. Straßenstrich ist ja das Erstere, woran man denkt, auf dem Strich vielleicht. Gerne mit Freiern, gerne auch mit Ehefrauen, die das mitbekommen haben, dass ihre Männer dorthin gehen. Oder vielleicht auch mit Menschen, die sich um Mädels kümmern oder Jungs kümmern, die auf dem Straßenstrich arbeiten. Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Ariane und Ariane ist 35. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ariane. Du bist auch Hure? Genau. Ja. Und wo arbeitest du genau? Also ich bin selbstständiges Escort. Ja. Und habe auch Bordellerfahrung und in verschiedenen Branchen, also dieses Business, gearbeitet. Escort, erklär uns mal, was das genau bedeutet. Naja, Escort bedeutet eigentlich nicht kurze Termine, sondern mindestens also ab 1-2 Stunden, also Hausbesuch, Hotelbesuch oder Begleitung. Begleitung heißt und unter Umständen auch zum Essen oder ins Theater, genau, oder also sowas? Essen, Theater, aber auch Swingerclub-Besuche gemeinsam, wenn jemand das nicht alleine aufsuchen möchte, oder Fetischclub-Besuche. Ja. Und auch kürzere Termine, wenn man jetzt zum Beispiel nur ins Hotel geht. Mhm. Was ist das für ein Klientel, die dich bucht? Beschreib mal die Männer. Das ist ganz unterschiedlich, aus allen Sparten der Gesellschaft, würde ich sagen. Könnte mir vorstellen, dass Männer, die darauf hinsparen. Und andere, die grundsätzlich nur Escort buchen, die gar keine anderen, nicht Frauen in anderen Bereichen aufsuchen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer, die Callgirls oder Escorts buchen, auch schon in anderen Bereichen Erfahrungen gemacht haben. Sind das Männer, soweit du das mitbekommst und beurteilen kannst, die gebunden sind, die verheiratet sind? Ja, sicher. Da sind sicherlich viele verpaarte Männer dabei, aber auch Singles. Würdest du sagen, dass die überwiegende Zahl verheiratete oder verpaarte Männer sind? Das kann ich nicht so beurteilen, weil wir meistens nicht über private Dinge sprechen. Ja. Aber von denen, die ich regelmäßiger treffe, dann, wenn man sich länger kennt, dann kriegt man schon ein bisschen was mit. Mhm. Aber normalerweise fragt man da nicht nach privaten Dingen. Also ich würde sagen, die Hälfte, halbe. Ja, ja. Wenn man Escort bucht, muss man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Geld hinlegen. Also für ein paar Stunden. Ja, genau. Also es ist unterschiedlich. Also es gibt halt Escort im mittelpreisigen Segment, sage ich mal, ab einer Stunde. Es ist immer regional, sind die Preise unterschiedlich. Und dann gibt es auch Agenturen, wobei die natürlich dann die Frauen auch eine Provision an die Agentur abführen, als Vermittlungsprovision. Aber du bist selbstständig? Ich bin selbstständig. Das heißt, du kassierst das auch alles ein, was du verdienst? Genau, für ich kassiere das ein und versteuere das. Ja, wie ist es denn bei dir, wenn man dich jetzt, nehmen wir mal an, für einen Abend für 3 Stunden bucht, ein Abendessen mit anschließendem Hotelbesuch noch? Ja, also das ich nehme mal für ein Essen, also wenn das jetzt so etwa 2 Stunden dauert, nämlich 250 Euro. Ja. Und wenn man sich erotisch intim vergnügt, kommt auf die Zeit dann an. Ach so, das heißt, nimm mal an, ich würde dich jetzt buchen, nur zum Essen gehen, würde schon 250 Euro kosten. Ja, normalerweise, ich meine, es ist, viele denken auch von außen, oh Gott, wie kommt man nur dazu, für Essen gehen Geld zu bezahlen? Hm. Aber es geht ja nicht nur ums Essen selber, sondern um Kommunikation, dass man sich einen schönen Abend macht, dass in einer fremden Stadt und nicht alleine sein möchte. Und das ist eben die effizientere Art, eine attraktive Frau zu treffen, die einen unterhält auf allen Ebenen. Ja, also das heißt, es gibt Buchungen, die gar nicht mal im Bett enden. Naja, also das, mehrheitlich ist es schon so, dass Escort nicht aus Theater- und Restaurantbesuch besteht, sondern dass das auch immer gekrönt wird mit einem erotischen Abschluss, sage ich mal. Das heißt mit Geschlechtsverkehr? Ja, auch, aber ich habe die Feststellung gemacht, dass Sex, also im Sinne Geschlechtsverkehr, gar nicht mehr so stark nachgefragt wird. Also ich biete verschiedene Dinge an und da gibt es vor allem französische Dienste, da bin ich wohl besonders gut, sagt man mir. Was ist das? Also Geschlechtsverkehr ist nicht mehr so angesagt. Das ist ja interessant. Ich habe so den Eindruck, dass auch Rollenspiele oder Fantasien, die jemand ausleben möchte. Und diese französischen Dinge, was ist das? Naja, Französisch heißt natürlich Fellatio. Also, ach so, Oralgeschichten. Ach so, ich dachte, genau, du hättest da noch was Geheimnisvolleres dahinter. Naja, also das eben genau das, aber das ist, was vielleicht auch viele Partnerinnen oder Freundinnen, Ehefrauen nicht erfüllen Verstehe. Wollen. Verstehe. Aus verschiedenen Gründen. Mhm. Ja, und das können eben Sexarbeiterinnen meistens besser. Davon bin ich überzeugt. Wie viele Jahre machst du das schon? Du bist 35? Also 6 Jahre bin ich jetzt in dieser Szene. Was war bisher so das Perverseste, was jemand von dir verlangt hat? Pervers? Also ich finde den Begriff pervers schon pervers. Also du meinst jenseits der Konvention? Sagen wir mal sowas, was selbst dich als Profifrau schon geschockt hat. Oder wo du sagtest, nee, das mache ich nicht. Naja, also was mich schockiert hat, das habe ich also per Anfrage abgelehnt von vornherein. Das war? Aber, was war das? Naja, also wenn Leute nach Petplay fragen, also mit Tieren irgendwie was, das wollte ich nicht. Also die hatten angefragt, dass da ein Tier mit hinzugezogen wird? Ja, genau. Boah, das ist ja heftig. Ja. Solche Anfragen gibt es? Ja, also weil ich auch im Bereich Fetisch unterwegs bin, kommt dann die ein oder andere Anfrage manchmal rein, aber das ist sehr selten. Du sagst, du findest das Wort pervers schon pervers, aber ist das nicht pervers, sowas? Na, pervers ist ja, sobald Handlungen vollzogen werden, die Interessen dritter Parteien im Grunde berühren. Also alles, was im gemeinsamen Einverständnis ist. Na gut, aber mit dem Tier ist es ja schon, man weiß ja nicht, was das mit dem Tier... Ich würde das eben, genau, und deswegen lehne ich das ab. Also sobald Lebewesen oder dritte Personen, sage ich mal, also geschädigt werden könnten, das geht ja nun mal gar nicht. Okay, was war so das Verrückteste, was jemand von dir verlangt hat in den Jahren? Wo du fast schon schmunzeln musstest. Das Verrückteste, das war, also eines der verrücktesten Sachen ist, ich habe mal auf einer Party in England, das ist noch gar nicht so lange her, einen Feuerwehrmann kennengelernt. Und mit dem hatte ich, der hat mir erzählt, dass er bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet. Ja. Und mit dem hatte ich mich dann am nächsten Tag verabredet zu einem 1,5-Stunden-Date oder sowas. Ja. Also nichts mit Begleitung und Essen gehen. Hm? Und er hat mich dann besucht und ich hatte ihn aber vorher gebeten, seine Feuerwehruniform anzuziehen. Ach so. Und ich habe mich dann aus dem Fenster gelehnt und er kam an. Also es war halt ein Familienhaus, ein älteres Haus in England, also ohne Nachbarn und auch nicht mehr Familienhaus, hat sonst keiner mitbekommen. Und ich habe dann aus dem Fenster mich gelehnt, ich wusste, dass er kommt. Und dann, als ich ihn gesehen habe, habe ich Hilfe, Hilfe gerufen auf Englisch. Ne? Ja. Und dann kam er dann über die Wiese, kam er dann gewetzt und hat mir dann oben eben dann geholfen. Also ja. das war das Rollenspiel dann. Du hast Hilfe gerufen. Er kam aber nicht mit einem dicken, fetten Feuerwehrauto, das kam er nicht. Nee, mit dem Auto nicht, aber er kam mit einem dicken Schwanz und da hat dann den Brand gelöscht. Achso, ich verstehe, ja, natürlich. Also das heißt, da hast du auch ein bisschen Spaß dran an sowas. Ja, natürlich. Also, wenn es auch ein bisschen origineller ist, also alles, was jenseits von 0815 ist, dafür bin ich gerne zu haben. Also Uniformen machen dich schon an. Auch. Was noch? Intelligent, natürlich. Intelligente Männer generell, also ob privat oder auch als Escort oder Hure, ne? Stell dir mal vor, ein hochintelligenter Mann in Uniform. Was kann es schöner geben für dich, oder? Ja, toll. Und dann auch noch Humor. Und dann noch witzig. Ja, und ich sag immer, Sex und Lachen schließt sich im Bett nicht aus. Ja, stimmt. Es geht oftmals viel zu Bier ernst so im Bett, glaube ich. Ja. Und das ist meine Erfahrung. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du in dieses Business gekommen bist? Da lacht sie. Ja, ich habe ganz brav studiert. Ich habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin an verschiedenen Universitäten gearbeitet. Was hast du studiert? Politik und Wirtschaftswissenschaften, Psychologie. Ach, das ist ja verrückt. Das heißt, du bist dann auch wirklich eine adäquate Gesprächspartnerin für den einen oder anderen Manager, der dich bucht. Ja, aber die meisten Manager wollen sogenannte High-Class-Escorts in einem anderen höheren Preisniveau buchen. Da bin ich, glaube ich, nicht die richtige Ansprechpartnerin. Ach so. Gut, ja, wir haben ein anderes Verständnis von Escort als das, was ich zum Beispiel anbiete. Also du bist jetzt nicht so First Class Luxus, bist du nicht? Nee, mich interessieren keine Labels, mich interessiert kein Luxus, mich interessiert nur irgendwie so eine Straightness, so ein geradliniger Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht. Wie so ein Feuerwehrmann zum Beispiel. Zum Beispiel als Feuerwehrmann, es kann natürlich auch ein Unternehmer sein, ein Professor sein, aus allen Branchen, aber eben, wenn es geht, selbstbewusst. Erzähl mal weiter, du hast dann studiert, du hast diese Bereiche studiert, hast als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni gearbeitet. Ja, und da habe ich mich sehr unwohl gefühlt und aufgrund gewisser Umstände habe ich mich dann entschieden, aus dem Betrieb auszusteigen. Hat was mit Maulkorb zu tun, hat mit Themen zu tun, die ich anders bearbeitet habe, als es ursprünglich... Okay, ist denn dann der Einstieg in dieses Hurengeschäft dir leicht gefallen? Ja, also nee, das war jetzt nicht so ein gleitender Übergang. Also ich war schon ziemlich deprimiert, bin aber nun mal sehr konsequent, was meine Überzeugungen betrifft und habe dann irgendwie aus eher so einer Trotzreaktion entschieden, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, aber ich lasse mich in Zukunft dafür bezahlen. Mhm. Ja, das war irgendwie erstmal eine Trotzreaktion und gar nicht so das Geld. Ich war irgendwie so wütend und ist es dir denn am Anfang leicht gefallen oder war es doch schwierig, so die ersten Wochen? Nee, also ich war natürlich erstmal, ich habe mich halt in ein kleines Wohnungsbordell mich vorgestellt, weil eine Bekannte von mir dort gearbeitet hat. Die hat mir davon erzählt und ich fand das sehr prickelnd, also ich fand das eher interessant. Mhm. Im Sinne von wegen Tabubruch, das ist ja etwas, was ich noch nicht ausprobiert habe als Frau. Und ich habe halt sonst immer sehr funktioniert. Und das funktionierte dann auch gleich bei den ersten Kunden? Naja, also ich habe da erstmal 4 Stunden Kaffee getrunken und habe geguckt, ob die Frauen auch wieder lebendig aus dem Zimmer zurückkommen und nicht in der Kopf abgerissen wurde. Ja, und dann hat mir ich war ja komplett angezogen, also in Jeans und Shirt. Ja. Und dann hat mir dann die Chefin den Rat gegeben, ich soll es auch einfach mal ausprobieren. Ich schaue ja ganz interessiert. Und dann habe ich das auch gemacht, bin angekleidet komplett, also in das Zimmer rein. Und derjenige hat auch sofort erkannt, dass ich eine Anfängerin bin wohl und fand das auch ganz prickelnd. Ja, und dann war das irgendwie eine halbe Stunde. Und das war okay? Ja, ich war ganz überrascht. Jetzt nach all den Jahren, die du das schon gemacht hast, wie sehr verändert dieser Job, bei dem im Vordergrund die Sexualität steht, wie sehr verändert dieser Job deine private Sexualität? Also ich habe ja dann schnell vom Bordell in den selbstständigen Bereich gewechselt, weil ich dann doch nicht mehrere Termine an einem Tag haben wollte. Mhm. Weil das hat mich dann schon verändert zu der Zeit. Also das war mir dann irgendwie too much. Mhm. Also 5 Termine am Tag. Mhm. Das und, heißt, Dann geht einem schon die eigene Lust flöten. Wenn man dann abends nach Hause kommt, ist man irgendwie müde und erschöpft und hat dann keine Lust. Wie oft kommt es denn jetzt bei deiner jetzigen Tätigkeit, sagen wir mal so pro Woche, zum Geschlechtsverkehr? Ja, es ist eben gar nicht so sehr immer Geschlechtsverkehr. Also ich habe im Augenblick eigentlich wenig Termine. Das sind meistens auch Stammkunden. Ja. Ich mache auch beruflich noch ein paar andere Sachen. Aber vielleicht einmal die Woche, also manchmal auch nur alle zwei Wochen. Hast du auch einen Freund? Ja, ich bin fest liiert. Du bist fest liiert? Ja. Und dein Freund weiß, was du tust? Mein Mann weiß das. Dein Mann weiß das? Ja. Du bist verheiratet? Ja, wir sind freie Menschen. Wir lassen den anderen so leben, wie er ist. Ihr wohnt auch zusammen, natürlich. Oder ja, nicht? Wir haben dann noch so eine separate... Und dein Mann... Hat jeder seine Rückzugsräume, sagen wir es mal so. Ihr habt aber keine Kinder? Nee, das nicht. Nee. Wie geht denn dein Mann damit um, dass du Hure bist? Na, also das wird normalerweise jetzt nicht privat ausdiskutiert oder so. Aber er weiß ganz klar, was du tust. Ja, genau. Wie lange seid ihr schon zusammen? 7 Jahre. Das heißt, ihr wart schon zusammen, als du da eingestiegen bist? Ja, aber am Anfang habe ich noch geschwindelt. Und war er nicht entsetzt, als du ihm dann gesagt hast, was du machst? Nee, er hat gesagt, er liebt mich auch, wenn ich ihn anlüge. Also so war das am Anfang jedenfalls. Mhm. Er fand das natürlich nicht prickelnd und er findet sich ja auch jetzt nicht prickelnd. Aber, Was würdest du sagen? Als liebender Mensch, so buche ich das immer ab. Was würdest du sagen, wenn er auch mal zu einer Hure ginge? Dann hätte ich nichts dagegen. Hättest du nichts dagegen? Nö, das heißt, ich hoffe nur, dass er sich dann amüsiert und sich wohl dabei fühlt. Ist das eine innige Liebe, die euch beiden verbindet? Ja, kann man schon so sagen. Ein bisschen zögerlich warst du jetzt. Nein, es ist schon halt nicht immer alles Gold, was glänzt. Aber warum soll man bei irgendwelchen Schwierigkeiten immer sofort auseinanderlaufen? Würdest du, wenn ein Mann dir sagen würde, nehmen wir an, das ist eine große Liebesbeziehung und ein Mann würde zu dir sagen, pass mal auf, Ariane, entweder ich oder dein Job. Naja, dann würde ich mich dann wohl eher für meinen Job entscheiden. Also ich muss ja auch, ich mache das ja nicht nur, weil ich mich mit dem Job gut arrangiert habe und wohlfühle und das mir andere Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Also mit Dinge, die ich sonst niemals getan hätte oder hätte machen können, also finanziell auch. Ja. Also das Finanzielle ist schon ein ganz, ganz gravierender Punkt. Ich glaube, es gibt keine Prostituierte oder Prostituierten, der das nur aus Just for Fun macht. Kannst du mir sagen, was du im Monat so durchschnittlich verdienst? Das wird auch immer gern gefragt. Ich habe auch schon zweimal so Leute von der Steuer als Kunden gehabt, die haben mich dann auch immer gefragt, irgendwie 1.500 Euro etwa. Im Monat? Oder 2.000. Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich dir nicht. Aber egal. Ich habe ja noch irgendwelche, ab und zu mal noch einen Honorarauftrag. Ich arbeite sehr viel für Organisationen, wo ich kein Geld für bekomme. Und, okay, ich will auch gar nicht weiter dich eindringen. Ja, mein Mann hat ja auch noch sein eigenes Geld. Ja. Also dadurch... Auf jeden Fall danke ich dir für deinen Anruf und auch für deine Geschichte, dass du sie uns erzählt hast. Meine Liebe, gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Die Mädels wollen mir nicht richtig verraten, was sie verdienen. 1.100 Euro. Das soll mir einer glauben. Anton, 47, guten Morgen. Guten Morgen. Anton. Ja, ich höre. Ja, auf dem Strich heißt unser Thema. Ich habe jetzt richtig zugehört und zwar, das hat einen Grund, warum das Mädel das nicht richtig verraten hat, was sie verdienen. Und zwar, sie bekommen durchschnittlich 100 für eine halbe Stunde, aber... Es gibt viele Möglichkeiten, den Freier etwas auszuloten. Das heißt? Das heißt, dass man etwas mehr gibt dafür oder dafür oder dafür. Es gibt immer Gründe, warum man als Freier das gerne tut, wenn das Mädel die richtige ist. Hm? Bei der man das Gefühl hat, ja, ich gebe gerne etwas mehr. Du scheinst sie gut aus. Und dementsprechend hat sie eben ihre Art von Wahrheit gesagt. Verstehe. Du scheinst dich gut auszukennen. Bist du ein Freier? Ja, lange schon. Lange schon? Ja. Das heißt, du gehst ins Bordell oder auf den Straßenstrich? Nein, ins Bordell, nicht auf der Straße. Ich gucke auf der Straße wie jedermann. Ja. Aber das liegt mir nicht. Ich mag gern das Intimere, das Wohnlichere Verstehe. Hast du es denn schon mal einmal ausprobiert, dass du mit dem Auto an den Mädels vorbeigefahren bist und hast eine... Ja, das ist mir schon oft passiert. Ich wohne ja in Berlin und dort gibt es ja die Möglichkeiten, in unseren dementsprechenden Straßen zu gucken. Und das ist klar. Aber das liegt mir nicht. Und das gefällt dir nicht so gut? Nein, ich habe meine Privatadressen, die ich jetzt fast seit, glaube ich, 6,5 Jahren aufsuche. Seit 6,5 Jahren? Ja. Regelmäßig? Regelmäßig, selbstverständlich. Bist du Single? Ja, ich bin 47 und ich kann mir das einfach nicht irgendwie nehmen lassen, dass ich nach 3 Tagen das Gefühl habe... Ich muss wieder hin. Ja, und ich will auch gerne hin. Bist du denn Single? Weil ich diese Frauen lieb gewonnen habe. Okay, das ist sehr nett von dir. Ja. Das frage ich nochmal, bist du denn Single? Ja. Ja. Also du musst kein schlechtes Gewissen haben. Du gehst keiner Frau fremd. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen, weil ich feststelle, seitdem ich dorthin gehe, dass es mir gut geht. Ja. Mir geht es gefühlsmäßig gut. Diese Frauen, die ich dort empfange, die wirken nicht so wie die auf der Straße, die ich mal vom Auto her sehe. Ja. Sie sind einfach zugänglicher. Ja. Könntest du bitte den Ton von dem Fernseher oder vom Radio ganz... Ja, kann ich wegstellen. Ganz natürlich. Wegstellen, genau. Wie sah denn deine Sexualität vorher aus, bevor du so... Meine Sexualität war ganz normal. Ich war verheiratet, ich wurde geschieden. Mhm. Und dann habe ich irgendwann so 2 Jahre lang das Gefühl gehabt, ich will allein bleiben. Ja. Und als Mann explodiert man dann irgendwann. Ja. Und dann habe ich mir die nächste Zeitung genommen und in Berlin stehen in allen Zeitungen alle möglichen Annoncen drin. Natürlich, ja. Und die schrecken einen ab. Ja. Und zwar, weil die sehr provozierend aufgemacht sind. Und wenn man das dann endlich mal eine Annonce findet, die einen ganz normal anspricht. Mhm. Also weil die so plump pornografisch sind, die meisten. Ja, die meisten sind so, genauso, wie Sie sagen, plump. Ja. Und diese eine Annonce, die mich mal ansprach, das ist wie gesagt schon fast 7 Jahre her, 6,5, glaube ich, ich weiß nicht genau. Erinnerst du dich noch an die Formulierung? Ja, die Formulierung war, eine nette Frau freut sich auf dich. Oh, und da hast du gedacht... Und dann habe ich, nein, dieser Spruch hat mich ungefähr eine Woche lang verfolgt. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, was bezweckt die damit? Da hast du gedacht, ich rufe die nette Frau mal an. Nein, weil ich dachte immer, irgendwie ist das so ganz unnormal in diesen Annoncen. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich dort angerufen und habe gesagt, ich bin der und der und ich möchte eine nette Frau kennenlernen. Und dann wurde mir gesagt, kommen Sie doch bitte einfach mal vorbei und sehen Sie uns an, wir sind zu dritt. Ach. Also waren da 3 nette Frauen? Ja, und diese 3 Frauen, das war mir irgendwie zu eigenartig. Ja. Dann habe ich noch eine Woche gewartet und dann habe ich mich irgendwie gestärkt gefühlt. Dann habe ich vielleicht auch ein, zwei Bier mehr getrunken. Natürlich. Und dann habe ich dort nochmal angerufen und habe gesagt, ich bin der vor einer Woche angerufen hat. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich vielleicht doch mal melden sollte. Und darauf wurde mir gesagt... Sie brauchen nicht zu kommen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie ängstlich sind oder dass Sie sich nicht so einfühlsam irgendwie geben müssen, dann warten Sie lieber noch. Das hat mir gut getan. Dann habe ich noch 2 Wochen gewartet. Na, du bist aber hast dich ganz vorsichtig rangetastet. Ja, das war für mich ein neues Gebiet. Und dann bist du irgendwann hingefahren? Und dann bin ich hingefahren und dann bin ich aufgenommen worden und dann saßen die 3 Frauen dort, die ich heute noch kenne. Und die waren alle nett. Und ich schätze, und die sind alle so, wie ich das Gefühl hatte, ich habe wieder eine Art Familie. Ach. Das wusste ich zu der Zeit nicht, als ich die kennenlernte. Hast du denn dann mit den 3 Frauen gleichzeitig Sex gehabt oder mit einer? Nicht gleichzeitig, Entschuldigung. Nein, man kann ja mal fragen. Die sogenannten Normalen, ganz normal. Die sich auf eine Frau konzentriert haben. Verstehe. Und dann bin ich höflich gefragt worden, würdest du denn auch die anderen beiden mal kennenlernen wollen? Dann habe ich gesagt, warum ja, wenn es dir nichts ausmacht. Sag mal, Anton. Es war für mich ein neues Gebiet. Dann lässt du doch eigentlich eine ganze Menge Kohle dort, ne? Mittlerweile. Ja, aber das tue ich gerne. Wie viel, du wirst es wissen, durchschnittlich 700 Euro. Im Monat? Ja. Ja? Und du kannst dir das leisten, das ist okay? Ja, das verdiene ich ja. Ja? In meinem Beruf bin ich finanziell ausgelastet, also das läuft alles. Darf ich fragen, was du vom Beruf machst? Ja, ich bin Buchhalter. Ach, du bist Buchhalter? Ja. Naja, der weiß natürlich, mit Zahlen umzugehen. Ja. Du, aber es hat nichts mit meinem Beruf zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ich, wenn ich überlege, dass mein Privatleben sich jetzt so ausgeglichen verhält, dass ich zu meinen Mitmenschen in meinem privaten Umfeld unwahrscheinlich anders geworden bin. Du wirkst die doch sagen, die sagen zu mir, ich bin ein anderer Mensch geworden. Ja, ich wollte gerade sagen, du wirkst doch ganz ausgeglichen. Ja, und nee, das freut mich auch, dass meine Mitmenschen mir das sagen, weil es so ist. Ja. Ich hab ein gutes Gefühl. Triffst du dich denn mit der einen oder anderen Frau, du sagst, du kennst die mittlerweile sehr gut, triffst du dich mit denen auch schon mal im privaten Rahmen? Ja, selbstverständlich, das ist schon oft passiert. Ach so, aber wenn es dann zum Sex kommt, wird bezahlt? Natürlich. Natürlich, weil das ist... Das ist ja deren Job. Ja. Und die leben ja davon, dass ich bezahle. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich mal anrufe und sage, Hanni, wie wär's, hättest du mal privat für mich Zeit? Dann bespricht sie das mit ihren Kolleginnen und dann sagt sie ja. Und dann wird sie von mir eingeladen, dann fahren wir zum Essen raus. Das ist ja eine richtig rosarote Welt, die du mir da schilderst. Ja, nee, das ist nicht eine rosarote Welt. Ich habe immer überlegt, wenn ich mit mir alleine bin, ich habe Glück gehabt. Ja. Ich habe mit den Damen meines Herz Glück gehabt. Aber du bist ja trotzdem alleine. Und, ja, aber ich bin nicht allein. Ich bin ein Mensch, der unwahrscheinlich viele wichtige Hobbys hat. Ja. Ich lese entsprechend viel. Gibt es keine Sehnsucht? Ich habe meinen Computer, mit dem ich arbeite, und meine Musik ist mir wichtig. Du machst... Ich bin ein Jazz-Fan. Ah, verstehe. Verstehe. Ja. Aber gibt es nicht die Sehnsucht, mal wieder sich richtig zu verlieben mit großer Leidenschaft? Das brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich diese drei wirklich liebe und das Gefühl habe, dass ich mich, also besser kann es mir gar nicht gehen. Das ist ja verrückt, das Leben so zu sehen. Ich meine, das ist okay, wenn nein, man muss es so sehen. Und zwar, das hat auch ein bisschen was mit meinem Alter zu tun. Da ich ja nun langsam 48, 50 werde, in die Richtung, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt endlich angekommen bin. Ich bin jetzt da, wo ich will. Das ist ja sehr schrill. Die Frauen geben mir das Gefühl, dass sie mich lieb haben. Lieb haben, also es ist keine Liebe, so eine freundschaftliche. Nein, das ist keine Liebe. Das würde ich niemals beantworten. Ja. Das ist ganz klar. Aber ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie gemocht werde. Verstehe. Und dieses Gefühl... Ich gehe mal davon aus, dass du nicht so eine glückliche Ehe damals hattest. Nein, meine Ehe war nur ganz kurz. Wir waren 8 Jahre lang liiert, dann haben wir geheiratet. Nach einem Jahr war die Ehe kaputt. Habt ihr Kinder? Und wenn mich ein jüngerer Mensch fragt, dann würde ich immer sagen, zusammenleben immer, aber heiraten nie. Okay, habt ihr Kinder oder hast du Kinder? Nein, habe ich nicht. Ja. Bedauerst du das? Nein. Nein. Nein, weil ich das ja nicht kennengelernt habe. Verstehe, ja. Genau. Ich habe von meiner Familie, von meinen Schwestern, Kindern, und da bin ich natürlich der gute Onkel, und wenn ich die Möglichkeit habe, dann schenke ich, und wie man das so macht. Ja, nur hätte es ja sein können, dass du, als du angefangen hast damals mit den Prostituierten, dass du dich auch einfach so ins normale Leben gestürzt hättest und hättest die eine oder andere Frau kennengelernt. Das habe ich auch. Und zwar, als ich ungefähr 4 Wochen lang mit diesen 3 Frauen liiert war, so habe ich mich gefühlt, da lernte ich tatsächlich, wie das so im Leben ist, ein Mädchen kennen, die mir das Gefühl gab, dass das vielleicht wieder eine neue, richtige sein könnte. Ja, und dann kamst du in die Bredouille. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich Single bin und mich logischerweise anderweitig informiert habe, sexuell. Ja. Und da hat sie sofort Schluss gemacht. Ach, das hat sie verschreckt. Das hat sie sofort abgeschreckt. Ja. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dann habe ich auch mich nicht länger auf ein Gespräch eingelassen, nachdem sie das wusste von mir. Ich habe ihr ja richtig die Wahrheit gesagt. Ja, das ist auch sehr ehrenwert. Da hat sie sofort Schluss gemacht und da habe ich gedacht, ja, da hat die Frau recht. Okay, da von ihrer Sicht aus war meine Ansicht lach falsch und von meiner Sicht aus war das aber richtig. Also du klingst... Ich habe mich ja gut gefühlt. Du, ja, in der Tat. Du klingst so in dir ruhend, dass ich davon ausgehe, dass die nächsten Jahre wird das und soll das gerne bei dir so weitergehen, das Leben. Das wird deshalb so weitergehen, weil nämlich die eine von den beiden in den nächsten Tagen Geburtstag hat und ich habe schon ein schönes Geschenk gekauft. Oh, was hast du ihr gekauft? läuft? Nein, das ist nicht wichtig. Ich will, dass sie verraten, okay, falls okay. sie mithört. Okay, verstehe. Falls sie mithört. Ja. Und was noch wichtig ist, das ist eine Art Familie für mich geworden. Das hast du gerade schon gesagt, das finde ich ja, verrückt. Ja, nee, und das will ich immer wiederholen. Ja, ja, ja. Ist, wenn diese beiden, die nicht Geburtstag haben, haben mir gesagt, was sie sich wünschen würde. Ah. Die dritte. Und da hast du gleich zugeschlagen. Und dann habe ich davon etwas ausgesucht, weil ich so überlegt habe, das würde zu ihr passen. Ich will damit sagen, man macht sich Gedanken. Es ist ja wieder eine Art Familie und man fängt an, sich für den Menschen direkt zu interessieren. Also Anton, ich muss ja sagen, ich freue mich, dass es dir so gut geht. Ja, es geht mir gut. Ja. Ich fühle mich auch wohl dabei. Ich wünsche dir von Herzen, dass das so bleibt. Dass es dir weiterhin ja, gut geht. Und wenn es nicht so bleibt, bin ich auch nicht traurig, weil ich eine schöne Zeit hinter mir ja, habe. Ja, es ist ein ungewöhnliches Lebensmodell, aber warum nicht, wenn es dir gefällt und ja, den Frauen auch gefällt. Natürlich. So, danke, dass du angerufen hast. Gern geschehen. Und schönen Gruß an die netten Mädels. Ja, alles mache ich. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute auf dem Strich. Möchte gerne mit Strichern. Ja, mit Strichern. Ich habe noch mit keinem Stricher gesprochen. Mit Huren sprechen, mit Freiern sprechen, vielleicht auch mit Leuten, die in diesem Milieu als Streetworker oder Sozialarbeiter arbeiten oder vielleicht auch mit der einen oder anderen Ehefrau, die ihrem Ehemann auf die Schliche gekommen ist. 0800 220 50 50. Hier ist Nancy. Nancy ist 32. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Nancy. Ja, hallo Domian. Nancy klingt auch fast so, als würdest du, stimmt das, in dem Milieu arbeiten? Ja, seit 17 Jahren mache ich das. Seit 17 Jahren schon? Ja, ich bin mit 15 da reingerutscht. Was heißt reingerutscht? Also ich wusste schon, also ich habe mich da auf dem Bahnhofsgebiet aufgehalten, ja. Also ich bin 17 Jahre auf Straßenstrich. Ja. Also ich war nie irgendwie in einem Bordell oder so und bin da mit 15 schon gezielt irgendwie, hab da mal ein Bierchen am Bahnhof getrunken, wusste auch, dass da halt der Drogenstrich ist. Und das ist natürlich sehr schlimm, wenn man so als Kind quasi da reingerät. Also ich muss dazu sagen, ja, ein Stiefvater und dann zwei Geschwister, die ein bisschen anders behandelt wurden. Und dann fing das an mit 12, 13 rumhängen, mit anderen Leuten auf dem Spielplatz mal ein Bierchen trinken. Mhm. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe den Film Der Kinder vom Bahnhof Zoo gesehen. Ja. Das war für mich, eigentlich ist es ja abstoßend, aber irgendwie, ich weiß es auch nicht. Ich war auch schon in Therapien und den Grund, warum das alles so gekommen ist, weiß ich nicht. Aber im Endeffekt bereue ich es eigentlich nicht, das Anschaffen. Das mit den Drogen bereue ich schon, ja. Wie sieht das denn heute mit den Drogen aus? Also ich kriege Methadon. Ja. Rauche mir hin und wieder meine Grastüte, aber alles andere nicht mehr. Hab also ich das bei mir war es Polytoxikomanie, also ich habe mir alles reingepfiffen. Mhm. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass du wirklich die ganzen 17 Jahre bis heute auf den Straßenstrich gehst? Ja, ja. Also mit anderen. In welcher Stadt? Richtig. In Berlin? Nein, also ich komme mehr so aus kleinstadtmäßig. Achso, ja, musst du jetzt auch gar nicht genau so dann sagen. Ja, nicht, ja. Und ich muss dazu sagen, der Straßenstrich war eigentlich sehr klein und die Mädchen, muss ich auch mal sagen, sehr fertig. Ja. Und ich hatte immer einen guten Bezug zu meiner Familie und darum war es mir auch wichtig, mich zu pflegen. Und das heißt, deine Familie weiß, was du beruflich machst? Wusste das damals, klar hat meine Mutter das mitgekriegt und war natürlich, welche Mutter wünsche ich das für ihr Kind, drogensüchtig und freier. Man stellt sich immer alte, dicke Männer vor, das ist nun mal nicht so. Die habe ich auch immer gut verteidigt, weil es ist querbeet. Es kommen 19-Jährige, es ist alles dabei. Also wir haben gerade gehört von einer Anruferin, von der Gina, glaube ich, war das, von der ersten Anruferin, dass die Leute auf dem Straßenstrich eher so unteres Niveau sind. Das würdest du nicht sagen, dass die Freier unteres Niveau sind? Also ich habe das auch so festgestellt, dass es oft Schüchterne sind, die sich in so ein, ich sag mal, in so eine Bar, wo wirklich die Frauen schickimicki sind, gar nicht so richtig reintrauen, sondern das ist denen ihr Auto, ja, das ist denen ihr Reich und irgendwie so vielleicht noch ein bisschen Schutz, ja. Also kann sein. Also ich habe da wenig schlechte Erfahrungen in der ganzen Zeit. Du sagst vom Alter, wer war dein Jüngster und wie alt war der Jüngste und wie alt war der Älteste bisher? Also der Älteste, sage ich mal so 78. 78, ja. Und der Jüngste, ja, würde ich sagen so 16. Ja, als der 78-jährige Mann, oder du schätzt ihn so ungefähr Ende 70, schreckt man da als Prostituierte irgendwie zurück, dass man sagt, ey, das habe ich keinen Bock mehr drauf, auf so einen alten Mann? ganz ehrlich, es kommt immer, also er war gepflegt, ja. Die Kommunikation hat gestimmt. Mhm. Und irgendwie hat er sowas schon wie mein Opa gehabt, ja. Mhm. Aber das, wie gesagt, ich bin da so mit groß geworden. Ich bin da auch nicht kritisch den Männern gegenüber, wenn sie einen dicken Bauch haben oder sonst was. Ich bin da mir gegenüber mehr kritischer. Ja. Anderen Leuten, da ist mir das eigentlich egal. Es ist, also auch bei dem alten Mann war das okay für dich dann? Eigentlich schon. Also ich muss ja dazu sagen, die ersten Jahre war ich ja wirklich zugedröhnt, ja. Mhm. Aber die letzten Jahre nehme ich schon anders wahr und ich bin da auch ein bisschen anders bei der Sache. Also ich genieße dann auch die Bestätigung. Mhm. Ich hatte in den ganzen Jahren einen Freund. Ja. Das ging aber mehr von seiner Seite aus. Ja. Ich war, wie gesagt, auf Drohung und habe den eigentlich sehr schlecht behandelt. Also aber er hat mich wohl abgöttisch geliebt. Halt mal fest, du bist jetzt 32 Jahre alt. Du hast in deinem ganzen Leben erst einmal einen Freund gehabt, eine Beziehung. Ja. Und wie lange hat die Beziehung gehalten? Ja, vor dem Anschaffen hatte ich, sage ich mal so, war ich wie eine kleine, ich konnte schlecht Nein sagen, ja. Und wenn mir da einer gesagt hat, hast du schöne Augen oder was weiß ich, also dass ich da wirklich mit Liebe und Zärtlichkeit schon Erfahrung gemacht hatte, war nicht so der Fall. Deswegen fiel mir das wahrscheinlich mit 15, 16, 17 auch nicht so schwer. Ja. Wie alt warst du denn, als du deinen Freund hattest? Als ich den, da, die Beziehung. Da war ich, das war ungefähr von 22. Ja, und wie lange hat das gehalten? Fast 7 Jahre, aber es war so mehr eine Beziehung von seiner Seite aus. Also wenn er Sex wollte, habe ich ihn oft abgewiesen. Ja. Ja. Aber er wusste, was du machst. Ja, ja. Mhm. Und das war nie ein Problem, dass er gesagt hat, komm, hör auf damit. Ja, er hat darunter gelitten, natürlich. Ich weiß bisher immer noch nicht, wie er das so aushalten konnte. Weil 7 Jahre ist ja immer eine lange Zeit, da lernt man sich ja gut kennen. Ja, es ist ein ganz, ganz, ich weiß nicht, ob er ein Helfersyndrom hatte. Ja. Ich habe keine Ahnung. Er hat aber gelitten, ja. Also Stressexzeme im Gesicht und abgenommen. Habt ihr zusammen gewohnt auch? Ja, auch. Ja. Also ich bin dann damals von zu Hause rausgeflogen und er hat in einer WG gewohnt, mit einem anderen. Mhm. Bin ich dann mit in sein Zimmer reingezogen. Wie war denn das dann, wenn du den ganzen Tag auf dem Straßenstrich gearbeitet hast? Hattest du abends noch Lust, mit ihm Sexualität zu erleben? Ich habe ihn auch gar nicht geliebt. Also ich habe ihn nicht geliebt. Ich habe ihn gemocht und ich dachte es, und irgendwann war es dann auch eine Gewohnheitssache. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt einen Mann lieben kann. Ich weiß es nicht. Hm. Hattest du gerade gesagt, du hast keine Lust gehabt auf Sexualität mit ihm? Nein, nicht wirklich, nein. Nicht. Hm. Hast du überhaupt privat noch Lust auf Sexualität? Wenig, ja, wenig. Also ich bin mit mir und meinem Körper auch nicht mehr so zufrieden, da ich damals vor 4 Jahren sehr zugenommen habe und abgenommen. Hm. Habe ich so privat, ich gehe auch wenig weg, also ich gehe auch nicht in eine Diskothek, ich wüsste auch gar nicht, wo ich Leute kennenlernen soll. Für mich ist eigentlich immer so derselbe Rhythmus. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Also Stunden kann man gar nicht so sagen, das ist eigentlich immer ab einer bestimmten Uhrzeit nur da. Ab wie viel Uhr ist das? Ab 10 Uhr. Morgens oder abends? Abends. Also da, abends. Wo ich jetzt bin und wo ich früher bis vor 3 Jahren war, war eigentlich rund um die Uhr. Und wie lange bist du dann so in der Regel dann im Dienst, sag ich mal? Also momentan die letzten Jahre ohne Drohung nach Lust und Laune. Ja, also kann man sagen... Abends Szene los und meistens ist in einer Woche um 12:30 schon wieder Schluss, weil... Und wie viel Kunden hattest du dann so in der Regel pro Tag oder hast du in der Regel pro Tag? Also momentan ist es wenig geworden. Ich sage mal, es ist wenig geworden, seitdem Bulgaren da sind, Rumänen da sind. Was heißt denn wenig? Heißt wenig 2 oder 5? Wenn es 5 sind, ist schon okay. Ist schon okay. 2 ist es wenig. Und wie ist das bei dir mit den Preisen? Wie viel nimmst du, sagen wir also mal, für einen? Also auf dem Straßenstrich ist es so französisch 30, Verkehr 40 und beides 50. Ah ja. Und immer mit Verhütung, immer mit Gummi. So, also Verkehr immer mit Verhütung und beim Französisch sage ich, Ausnahmen bestätigen die Regel. Gibt es Männer, die dich überzeugen wollen, komm, mach es mir ohne? Ja. Wie reagierst? Wird immer mehr gefragt. Wird immer mehr gefragt. Ja, also wirklich anal ohne Gummi, also anal mache ich gar nicht, privat auch nicht, also habe ich keinen Gefallen dran. Mhm. Aber es wird immer mehr, dass sie sagen, ach Mensch, guck, ich bin doch sauber, ich bin ordentlich. Ich sage, hey, weißt du überhaupt, wo du hier bist? Ja. Ich sage, wenn du eine findest, die es ohne macht, dann bist du nicht der Einzige. Gibt es denn Mädels, die ist die Konkurrenz so groß, dass es da Frauen gibt, die machen es auch ohne? Ja, Ja, auf jeden Fall. Ich sage mal so, die haben dann auch kein soziales Umfeld mehr. Wenn sie Drogen brauchen, machen sie es auch. Machen sie das auch. Ja. Aber für dich ist es ganz klar, immer nur mit Gummi, Geschlechtsverkehr. Also Geschlechtsverkehr auf jeden Fall, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe damals durch die Drogen hatte ich Hepatitis C mir eingefangen mit 18. Was auch eine sehr schwere Erkrankung ist. Ja, die habe ich jetzt 14 Jahre und ich hatte auch eine Behandlung gemacht und die Interferonbehandlung, die hat leider nicht angeschlagen und jetzt sind, also eigentlich rechnet man damit nicht mehr, weil man eigentlich so mit dieser Drogengeschichte abgeschlossen hat, aber jetzt Leberwerte hoch und ich habe so ein bisschen Angst, weil meine Mutter hat damals immer gesagt, das, was du deinen jungen Körper entziehst, das holt er sich irgendwann wieder. Ja, das wollte ich jetzt gerade auch sagen, Nancy. Du bist 32 Jahre alt, bist aber seit 17 Jahren in diesem Geschäft drin. Ja. Das heißt, das hat ganz viel schon Energie dir gekostet, was du da gemacht hast. Inklusive der Drogengeschichte. Wie lange hältst du das noch aus? Ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Ich weiß nicht, wo ich habe keinen Freundeskreis, keinen normalen, sage ich mal. Die Leute, die ich kenne, das sind die, die in der Stadt dann mal irgendwo am Park sitzen, die Bierdosen in der Hand haben. Da sage ich auch noch Hallo, spreche mit denen mal kurz. Aber das kann ich so auch nicht ertragen in einen klaren Schädel. Aber du musst dir doch Gedanken machen, du bist ja noch eine junge Frau. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Hast du Angst? Angst vor dem, was vielleicht kommt? Ich habe Existenzängste, ja. Das glaube ich. Ich erstmal aufgrund meiner Lebergeschichte im Moment und weil ich habe keine Ausbildung gemacht, ich habe eigentlich... Du hast doch keinen Schulabschluss wahrscheinlich, ne? Doch, den habe ich gerade so nachgeholt, das war auch hart, weil das hat sich natürlich rumgesprochen, weil das hier alles nicht so groß ist und dann kamen natürlich so Sprüche über einen Berufsschulhof, na, was kostet der, gehst du heute Abend wieder anschaffen und... Es das gibt war ja, schon hart, das war ein Doppelleben, klar. Nancy, es gibt ja für Huren so Aussteiger, Ausstiegsprogramme. Weißt du das? Nein. Wo wirklich Menschen, die Ahnung haben, ehemalige Huren auch Mädels betreuen, wenn sie aus dem Business raus wollen. Wäre das vielleicht etwas für dich, dass du dich da mal ein bisschen schlau machst? Eigentlich schon. Also ich habe ja auch Kontakt zum Drogenberater, ja, und das Ding ist halt so, ich weiß nicht, ob es an den Leberwerten liegt, ich halte einfach eine lange körperliche Arbeit nicht aus. Also ich bin schnell kaputt. Also wenn ich 4-5 Stunden wirklich... Lass mich was ganz Persönliches zu dir sagen. Du hast ein hartes Schicksal hinter dir, nach dem, was du mir gerade erzählt hast. Und ich erahne, was da noch alles hintersteckt. Ich könnte dir Sachen erzählen, das würde den Rahmen sprengen. Das glaube ich. Deswegen fänd ich so sehr, sehr wichtig, dass jetzt die Zeit noch genutzt wird, dass du in ein anderes Leben kommst. Nicht, dass du irgendwann in 10 Jahren auf der Straße bist und obdachlos bist oder irgend sowas. Also das glaube ich nicht, aber ich werde natürlich nicht jünger, sicher. Eben, ich habe Gott sei Dank gut gehalten, also ich werde immer jung. Ich habe so ein bisschen Sorge um dich und deshalb finde ich, werden wir dich gleich jetzt nochmal anrufen. Und im Hintergrund, meine Psychologin hat so einige Sachen schon rausgelegt für die heutige Sendung, wird dir auch eine Anlaufadresse und Telefonnummer von diesen Aussteigerprogrammen für Huren geben. Ja. Mach dich mal kundig. Ja, ich glaube, wie gesagt, es ist nicht verkehrt, weil du kannst auf Dauer natürlich nicht, und vor allen Dingen, es wird auch immer schlechter, die Bedingungen. Ne? Natürlich, ja. Genau. Und für einen Club oder so bin ich viel zu alt und privat das zu machen möchte ich auch nicht, weil ich darauf angewiesen sein, ne? Also das Ideale wäre es, wenn du irgendwie in eine andere Form der Berufstätigkeit überführt würdest, wenn das gelingen würde. Wenn es gelingen würde. Ja, das wäre super. Das würde ich dir wirklich von Herzen wünschen, nach all dem, was geschehen ist. Ja, das ist eine Menge. So, Nancy, jetzt legst du bitte auf und du wirst von Anja, meiner netten Psychologin, angerufen und ihr könnt dann nur mal beraten, wie es weitergeht, okay? Dumme, ja, ein bisschen netter Kerl. Dankeschön. Ich bin richtig Bammel, ehrlich. Ah, nein, das brauchen wir ja gar nicht. Nicht dir gegenüber, überhaupt, der Situation gegenüber einfach. Ich hast danke du dir. Toll gemacht, toll gesprochen, alles gut erzählt. Danke. Kompliment, danke. Alles Gute, wir melden uns gleich wieder. Danke, ciao. Tschüss. So, und wen haben wir hier? Hier haben wir Rosa. Rosa ist 43. Guten Morgen, Rosa. Hallo, guten Morgen. Ich habe dich am Telefon. Ja, hallo Rosa. Du rufst zu dem Thema an. Warum? Ja, genau. Ich habe 2003 als Streetworkerin gearbeitet im Stricherprojekt. Ah, wie interessant. Ich habe Stricherjungs betreut. Wo hast du das gemacht? In welcher Stadt? In Essen. In Essen. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, was macht man da? Als Streetworkerin, als Straßenarbeiterin, Sozialarbeiterin. Ja, genau. Es gibt in Essen eine ziemlich große Szene von Stricherjungs. Es gibt in NRW eine große Szene. Und wir haben das so gemacht, dass wir, also es war unter dem Dach der Aidshilfe. Ja. Wir haben das so gemacht, dass wir zweimal in der Woche abends, spätabends rausgefahren sind zu dem Platz, wo die Jungs eben anschaffen gehen. Wie jung waren die denn am jüngsten? Wie jung waren die Jüngsten? Der Jüngste war 13. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, genau, das ist mir echt schlecht geworden. Mhm. Dann fahrt ihr raus und was habt ihr dann mit den Jungs besprochen? Also wir hatten, das Wichtigste war, dass wir Essen und Trinken dabei hatten und Süßigkeiten. wir haben auch Spritzentausch gemacht, wir haben Kondome verteilt, wir haben natürlich Präventionsarbeit gemacht. Also Spritzentausch heißt, ihr habt denen frische Spritzen gegeben, oder? Ja, genau. Ja. Wir haben uns ihre alten Spritzen gegeben und wir haben denen neue Spritzen gegeben. Ansonsten mussten sie für Spritzen zahlen. Also das war, sie sollten schon ein Gefühl dafür kriegen, dass das einen Wert hat. In der Regel. Wie waren die Schicksale, dass die Jungs so früh dort hingelangt sind? Ja, heftig natürlich. Klar, also Heimkinder, die oder Pflegefamilienkinder oder die schon Knast und Psychiatrien und weiß der Henker was hinter sich hatten. Viele mit Migrationshintergrund übrigens, viele arabische Jungs auch, die auf die Art eine Möglichkeit hatten, ihr Schwulsein auszuleben. Ja, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass da einige bei waren, die überhaupt nicht schwul waren, aber so ihr Geld verdient haben. Ja, na klar. Das auch. Mhm. Na klar, natürlich. War denn, also ihr habt die betreut, ihr habt denen Gutes getan, habt die ein bisschen unterstützt. War denn eure Aufgabe auch, die Jungs zu versuchen, da rauszuholen? Nee. Das nicht? Wir haben akzeptierende Arbeit gemacht. So nennt man das. So nennt man das, genau. Ganz niederschwellig. Also wir haben sie nicht zu denen hingegangen, du musst jetzt aber mal was anderes machen. Wir haben ihnen immer wieder Angebote gemacht, natürlich. Gab es denn welche, die Angebote auch angenommen haben und wo ihr verfolgen konntet, dass es gelungen ist, da rauszukommen? Nee, leider nicht. Leider nicht. Das ist ja auch frustrierend, ne? Ja, ziemlich. Also sie haben sich immer wahnsinnig gefreut, wenn wir gekommen sind, ne? Und haben unsere Angebote sehr dankbar angenommen. Ich habe ja wirklich, muss ich sagen, hohen Respekt vor dir und vor Leuten, die solche Arbeit leisten. Weil das ist so eine schwere Arbeit und so eine vielleicht auch sehr frustrierende Arbeit, wenn man merkt, dass man vielleicht dann doch nicht richtig helfen kann. Und genau, so ist es. Ja. Hast du auch ganz schlimme Sachen irgendwie mitgekriegt, was die Jungs dir erzählt haben? Ja, also das Schlimme, also ich persönlich fand eigentlich immer am schlimmsten, wenn die Jungs sich in Freier verliebt haben. Wenn die gedacht haben, das ist jetzt die große Liebe und oder eben Vaterersatz. Ja, der holt mich heraus. Der wird sich jetzt um mich kümmern, ganz genau. Der übernimmt Verantwortung. Und das endete wahrscheinlich immer in der Frustration, ne? Ja, und der Enttäuschung. Ja, klar. Diese Freier. Das sind doch wahrscheinlich auch nicht nur schwule Männer, sondern auch viele Ehemänner, ne? Viele Kombis mit Kindersitzen hinten drin, die dann da angefahren kamen. Was empfindet man denn? Was hast du diesen Männern gegenüber empfunden? Boah, also es war unterschiedlich. Die Arbeit wir haben auch mit den Freiern gearbeitet. Ah ja. Mensch, Rosa, jetzt muss ich dich leider unterbrechen. Ich sehe gerade, die Sendung ist gleich vorbei. Aber toll, dass du noch dran gekommen bist und wir haben ein bisschen reden können. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke für den Anruf. Tschüss. In der Technik Malte E-Mail.